Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 894, an Schiller. Mögen Sie mich wohl heute Abend mit Ihrer Gegenwart erfreuen und mir indessen Europa wiederschicken, damit an dem Auszug für Humboldt fortgefahren werde, Weimar, den 15. März 1803, G.